Herr Reichsorganisationsleiter Dr. Leil, Arbeitskameraden, seit Jahren steht unser Volk in schwerem Kampf um die Entscheidung, ob es sein Recht auf dieser Welt haben soll oder ob es ohnmächtig beiseite stehen soll. Ja, ob es leben oder untergehen soll. Große Erfolge sind errungen, aber harte Kämpfe stehen uns noch bevor. Mit einem zahlenmäßig starken, wohlgerüsteten und zu allem entschlossenen Gegner. In dieser Lage kann auch die beste Führung nur dann den Endsieg erzwingen, wenn sie sich stützen kann auf die mannhafte Pflichterfüllung eines jeden einzelnen Mitstreiters. Und jeder Volksgenosse muss heute Mitstreiter sein. Unser Teil als Mitstreiter in diesem Kampf heißt die Schaffung der Kampfmittel für unsere Soldaten an der Front und die Schaffung der Arbeitsmittel für die anderen, die ebenfalls Kampfmittel erzeugen. Jeder, der bei uns arbeitet, in der Werkstatt oder im Büro, darf überzeugt sein, dass seine volle Leistung eingegliedert ist in die Arbeit für den Krieg. Jedes Stück, das unseren Versand verlässt, schont letzten Endes das Blut unserer Soldaten. Unser Teil am Kampf ist der leichtere. Jeder, der vielleicht die mancherlei Erschwernisse des täglichen Lebens missmutig empfindet, denke an die großen Beschwernisse und Gefahren, denen er selber nicht ausgesetzt ist, die aber unsere Soldaten freudig und entschlossen überwinden im Willen zum Siege. Ihrem Beispiel getreu muss auch in der Heimat der Soldat der Arbeit auf dem Posten ausharren, auf den er gestellt ist, auch wenn er ihm vielleicht weniger gefällt. Und auf ihm willig und diszipliniert seine Pflicht tun. Er mache sich klar, dass jetzt nicht so sehr die Erfüllung seines Dienstvertrages oder die Gegenleistung für empfangenen Lohn die Haupttriebfeder für seine Arbeitseifer sein darf, sondern vielmehr sein persönlicher Einsatz in den großen Kampf unseres Volkes. Ihr, die ihr an dieser Versammlung teilnehmt, seid diejenigen, die dazu berufen sind, den Arbeitskameraden das Beispiel zu geben und sie mit dem Schwung eurer Seele mitzureißen. Ihr, das Führerkorps der Berliner Betriebe des Hauses Siemens. An euch hat soeben Herr Reichsorganisationsleiter Dr. Leil als Abgesandter des Führers den Ruf ergehen lassen, ihm, dem Führer unserer Soldaten, in seiner schweren Verantwortungslast zu helfen und ihm die Gefolgstreue zu halten als diejenigen, auf die er sich in harter Zeit verlassen kann. Das bedeutet aber, dass jeder alles einsetzt, um der Wehrmacht die Kampfkraft zu geben, die sie braucht, um das Ringen, das vor ihr steht, siegreich zu bestehen. Das bedeutet weiter, dass auch die Arbeit eurer Kameraden mitgemacht werden muss, ohne dass die Leistung, das Ausbringen abfallen darf, eurer Kameraden, die aus unseren Kreisen heraus zu den Fahnen berufen werden, um die Kraft der Front zu stärken. Herr Reichsorganisationsleiter, im Namen des Hauses Siemens und aller seiner Mitarbeiter danke ich Ihnen für die packenden Worte, die Sie an uns gerichtet haben. Wir haben Ihren Aufruf gehört. Wir haben verstanden, wie ernst er gemeint ist. Wir geloben darum, unserem Führer und unserem Volke, dass wir als begeisterte Deutsche und als Männer von Ehre und Verantwortungsgefühl unsere ganze Kraft einsetzen werden, bis wir durchgestoßen sind durch die Mühsal des Kampfes zu einem siegreichen Frieden und einer schöneren Zukunft. Arbeitskameraden, dieses Gelöbnis wollen wir bekräftigen, indem wir uns alle vereinen in dem Ruf, unserem tapferen deutschen Volke und seinem entschlossenen und weitschauenden Führer Adolf Hitler ein dreifaches Sieg. Sieg! Sieg! Sieg! Sieg!